Hallo bei Astrogeo, dem Podcast der Weltraumreporter. Ich bin Karl Urban. Und ich bin Franzi Konitzer. Und wir sind zwei Wissenschaftsjournalisten, die sich hier abwechselnd eine Geschichte aus der Astrophysik und aus der Geologie erzählen. Und heute ist es wieder Zeit, dass wir uns mit eurem Feedback zu unseren Geschichten beschäftigen. Es gibt also heute keine neue Geschichte, sondern ausnahmslos eure Rückmeldungen in Form eines Astrogeo-Plänkels. Und gleichzeitig ist das hier Folge Nummer 90 dieses Podcasts. Genau, also wenn euch dieses Geplänkel oder euer eigenes Feedback nicht interessiert oder ihr die vergangenen zwei Folgen noch nicht gehört habt, könnt ihr wahlweise zwei Folgen zurückspringen und erstmal die anhören. Oder ihr überspringt einfach dieses Astrogeo-Plänkel und wartet auf die nächste Geschichte, denn die gibt es voraussichtlich schon in zwei Wochen. Ja, oder ihr hört einfach weiter, das wäre natürlich auch eine Option. Das lohnt sich auch immer. Ja. Genau, Franzi, und es gab mal wieder Feedback, ne? Ja, es gab allgemeines Feedback, eine Mail von Lars, vielen Dank. Der schreibt, dass er seit einigen Wochen auf langen Autofahrten diesen Podcast mit seiner 14-jährigen Tochter anhört. Und sehr er möglich. Schreibt, es gefällt uns gut, immerhin haben wir die meisten Astro-Folgen durch. Da kann ich sagen, das freut euch, wenn euch die Astro-Folgen gefallen. Die Geo-Folgen sind auch ganz, ganz toll. Ja, es hätte mich jetzt auch interessiert, aber die Geschmäcker sind unterschiedlich. Also ich habe von einer anderen Hörerin eine Mail gekriegt, die schrieb, dass sie unseren Podcast phänomenal findet, aber die Astro-Folgen sind außerhalb ihrer Komfortzone. Das ist ja auch okay. Wahrscheinlich ist das Content-Creator-mäßig sowieso voll das Desaster, dass wir zwei Themen in einem Podcast abhandeln. Aber egal. vielleicht aber auch gerade nicht, weil wir verschiedene Welten abholen können. Ne? Also keine Ahnung. Es gibt, glaube ich, bei Apple Podcasts nicht die Möglichkeit, einen Podcast in zwei verschiedenen Kategorien anzumelden. Zumindest ist es mir noch nicht gelungen. Wenn das jemand von euch weiß, wie wir in die Astronomie und in die Geowissenschaften reinkommen, das wäre cool. Weil ich glaube, bis jetzt sind wir nur in den astronomischen Gefilden unterwegs. Oder wir müssen alle zwei Monate mal die Kategorie wechseln, aber vielleicht wird man da auch wieder abgestraft. Ich weiß es nicht. Das versenkt uns der Algorithmus aus Rache in der Versenkung. Ja. Aber genau, egal. Egal. Hauptsache, es gefällt euch. Genau, wir hatten noch ein bisschen Feedback zur Folge 82. Da habe ich von Boat erzählt, dem Brightest of All Time. Die Weihnachtsfolge. Ja, die Weihnachtsfolge, der hellste bislang gemessene Gammablitz aller Zeiten. Und da schreibt Sebastian, dass es es gab eine neue Publikation, auch zu Boat. Ich meine, dieser Gammablitz wird jetzt auseinandergenommen noch und nöcher, was man alles an dem rausfinden kann. Und er schreibt eben von dieser neuen Publikation, was es ein bisschen so damit auf sich hat. Und worum es geht in der Publikation und eben zu diesem Gammablitz ist, dass man prinzipiell immer noch auf der Suche ist nach den Quellen, wo eigentlich die massereicheren Elemente im Universum so ganz allgemein herkommen, also Gold und so, ne? Also die leichtesten wurden ja im Urknall und dann, oder kurz nach dem Urknall und dann die nächst schwereren, so Sauerstoff und dieser ganze Krempel kommt aus Sternen und dann wird es ja immer massereicher und irgendwann kann ich Elemente ab Eisen nicht mehr mit Kernfusion herstellen und dann ist die Frage, wo kommen diese anderen Elemente her? Und da hat man sich jetzt eben angeschaut, ob nicht ein Prozess, der nennt sich R-Prozess, bei dem man weiß, dass da eben Gold und andere Elemente entstehen können, wo der eben stattfindet. Hat man sich angeschaut, ob das nicht bei diesem Boat-Ereignis hätte stattfinden können, was auch immer Boat war. Und ist aber zum Schluss gekommen, dass nein. Also dieses Ereignis, was diesen superhellen Gammablitz ausgelöst hat, nämlich Boat, da wurde also anscheinend nicht in signifikanten Mengen der R-Prozess angestoßen und nicht in, also der hellste Gammablitz aller Zeiten hat nicht auch noch gleichzeitig ganz viel Gold hergestellt. War keine Goldgrube. Okay. War keine Goldgrube, genau. Ja, so viel dazu. Nukleosynthese, immer ein schönes Thema. Genau. Ja, und ich auch faszinierend eigentlich, dass es da auch immer noch große Fragezeichen gibt, ne? Ja, das sind auch mehrere Punkte auf meiner potenziellen Geschichtenliste, so mal ein bisschen über die Nukleosynthese zu sprechen oder sowas. Also wo die ganzen Elemente im Universum herkommen oder in unserer Galaxie, aber das wären dann mehrere Geschichten. Und dann, ja. Ja, eine nach der anderen, würde ich sagen. Eine nach der anderen. Ich habe ja noch immer den Anspruch, ich finde das dann auch irgendwie komisch, so erzähle ich jetzt erst was von Gold, aber eigentlich müssen wir erst mal klären, wo der Wasserstoff herkommt und das Helium und, ne, also ich will dann immer von vorne anfangen und dann, ja, aber es ist was in der Mache. So viel dazu. Sehr gut. Dann mache ich mal weiter, oder? Ja. Genau, dann haben wir nämlich noch Feedback bekommen zur Folge, wo ich vom Aussterben der Dinosaurier erzählt habe, also Folge 86. Dass sie im Frühling ausgestorben sind. Im Frühling sind. Und natürlich auch, warum der Meteorit da entscheidend war und seit wann man das eigentlich ziemlich genau weiß, was ja noch gar nicht so arg lange her ist. Und da gab es eine E-Mail von Johannes und er schreibt: Es hat ein wenig gedauert, bis ich im richtigen Zimmer und im richtigen Regal fündig wurde. Band 15 mit Copyright aus dem Jahr 1972. Und er spricht hier von einem Buch, das wir angesprochen haben, dass man da eigentlich mal reingucken müsste, nämlich das Was ist was? Jugendsachbuch zum Thema Dinosaurier. Und wir hatten uns ja gefragt, oder du hattest das, glaube ich, gefragt, was da drin steht aus in den 70er Jahren, ne? Also wo man einfach noch diesen Krater noch gar nicht gefunden hatte und diese ganze Diskussion zum Meteoriten einfach noch gar nicht existiert hatte. Genau, Johannes schreibt, das war, hat er geschenkt bekommen zu seiner Erstkommunion 1978. Nochmal herzlichen Glückwunsch nachträglich dazu. Zur Erstkommunion oder zum Buch? Ja, sowohl jetzt auch, auf jeden Fall. Also, ja, okay. Also es sind ja beides wichtige Dinge. Genau, und er schreibt, darin steht als Erklärung zum Aussterben der Dinosaurier, wie vermutet, nichts von einem Asteroideneinschlag, sondern nur von der Abkühlung des weltweiten Klimas. Ah. Und er hat dann noch ein paar Fotoscreenshots geschickt. Auch wirklich ziemlich cool. Also auf dem Titelbild ist so ein Brachiosaurus, der irgendwo im, also so ein Langhalsdino, ne, der steht da irgendwo im Wasser. Ein Pflanzenfresser. Und ein liebevoller, geliebter, heiß von Franzi heiß geliebter Pflanzenfresser. Ja. Genau, aber der schaut irgendwie auch sehr traurig oder grimmig. Also irgendwie. Der wusste einfach schon, dass er ausstirbt. Ja, genau. Ich meine, das war ja damals auf jeden Fall klar. Also ich finde auf jeden Fall das Artwork der 70er Jahre da auch sehr schön. Und es ist auch schön, dass hier so ein Erstkommunionsgeschenk 50 Jahre später immer noch sinnstiftend sein kann. Was ich gerne vorlesen würde, ist der Teil von dieser Seite, wo es ums Aussterben geht. Das ist nämlich schon ganz interessant. Da steht, neue und andere Pflanzenarten entwickelten sich. Jetzt habe ich mein Tablet ausgemacht. Sehr schön. Ich kann aber weitermachen. Pass auf. Viele Tierarten konnten sich diesen Veränderungen anpassen, sie starben nicht aus. Die Dinosaurier dagegen waren offenbar nicht fähig, unter diesen neuen Verhältnissen zu leben. Sie waren Kaltblüter und konnten kühleres Klima nicht vertragen. Die Pflanzenfresser konnten die neuen Pflanzenarten, die zähere Stängel und Blätter hatten, nicht fressen. Guck mal, das guckt der Brachiosaurus so traurig, ja, das Essen genau. Nicht vertragen. Ja, das kann man verstehen, oder? Also, ja. Ich mag keinen Scheiße, Spinat. Mein Gott, nichts schmeckt mehr. Ja, also ich finde es interessant, weil so aus heutiger Sicht ist irgendwie so ziemlich alles falsch, ne? Was natürlich nicht Schuld des Autors von diesem Was ist was Buch ist, sondern einfach, weil man es damals noch nicht besser wusste. Aber tatsächlich wurde es ja kühler, aber eigentlich erst nachdem der Meteorit eingeschlagen war. Ne? Die Kreidezeit war eigentlich ziemlich heiß. Insofern, die Dinos waren da schon tot, ne? Also diese Timeline kannte man einfach noch nicht so genau. Und es stimmt auch, dass es neue Pflanzenarten gab, vor allem unsere heutigen Blütenpflanzen und Gräser, aber die entwickelten sich tatsächlich schon Anfang der Kreidezeit. Ne? Also da war sozusagen noch diese ganze Ära der Kreide, wo Blütenpflanzen da waren und Dinosaurier. Und ich würde auch nicht sagen, die Blütenpflanzen haben jetzt durch die Bank härtere Blätter. Ne? Also wenn man sich anguckt, was man davor hatte, so irgendwelche Palmenarten und Ferns, keine dieses, ja. Ja, und diese ganzen Nadelbäume, ne? Also Nadelbäume sind ja viel älter, also Blätter sind ja eigentlich jetzt nicht unbedingt härter, ne? Also klar, gibt immer mal Blätter, die irgendwo in warmen Gefilden wachsen, die dann irgendwie diese sukkulenten Blätter, die sind vielleicht nicht so gut verdaubar, aber so pauschal kann man diese Aussage wahrscheinlich auch nicht treffen. Also ich muss jetzt aufpassen, ne? Jetzt behaupte ich wieder irgendwas. Blütenpflanzen ist, glaube ich, auch mal so ein tolles Thema für eine Folge. Aber ja, spielt alles eine Rolle, aber wahrscheinlich nicht fürs Aussterben der Dinosaurier. Ja, und außerdem waren sie ja nicht Kaltblüter. Genau, und sie waren Warmblüter, auch das einfach eine neuere Erkenntnis. Also ich find's eigentlich schön, wie man sieht, wie in diesen 4, 5 Jahrzehnten einfach auch die Wissenschaft schon große Fortschritte gemacht hat. Das kann man eigentlich hier schön zusammenfassend sehen. Also vielen Dank. Nee, ich find's Hammer. Vielen Dank, lieber Johannes, das war ein super Einblick. Ja, nee, vielen, vielen lieben Dank tatsächlich. Finde ich sehr interessant und überlege mir, ob ich jetzt nicht auch eine Was-ist-was-Sammlung endlich mal anfangen sollte. Ich habe früher immer nur alle von meinem Bruder gelesen. Muss ich mal fragen, ob er die noch hat. Vielleicht hat er auch das Buch noch über die Dinos, dann kann ich mal gucken, was dann da steht, so ein paar Jahrzehnte später. Dann hatten wir noch ein bisschen Feedback zum letzten Geplänkel. Da schreibt Euromancer über Spotify: Ich mag das Astrogeoplänkel, nur hier kommt man von Paralleluniversen auf Musikkassetten. Hörte Franziska nicht sogar Metal, obwohl sie ist ja Astrophysikerin, für sie ist so ziemlich alles Metal. Das ist natürlich richtig. Alles jenseits von Wasserstoff und Helium sind Metalle in der Astrophysik und Astronomie. Und ja, die Musikkassetten-Obsession dauert weiter an. Inzwischen habe ich schon 15 Tapes. Hurra! Nicht schlecht, genau. Ja. Genau, es gab auch ziemlich umfängliche Posts noch zum Thema, also gerade zu diesem Infinite Monkey Theorem. Wir haben uns aber entschieden, jetzt sozusagen die Diskussion unter dem Geplänkel, es sei denn, da sind wirklich sachliche Fehler bei dem drin, was wir so erzählt haben, jetzt nicht allzu sehr auszuwalken. Ich entschuldige mich ein bisschen, ich hatte so ein paar Sachen so sehr, sehr oberflächlich nur recherchiert zu diesem Theorem. Also guck da auch gerne einfach nochmal in die Kommentare, da waren schon ein paar gute dabei. Genau. Aber wir wollen das hier nicht zu kompliziert halten und uns mal jetzt weiter entlanghangeln am Feedback zu den Geschichtenfolgen. Zu den Geschichten. Aber wenn es mal irgendwie wirklich sich anbietet, dann könnte man eventuell ja auch mal eine Geschichte zu Dingen machen, die einfach im Geplänkel vorkommen. Aber quasi ein Geplänkel zum Geplänkel, dann ist es dann irgendwann sehr Meta und dann haben wir ein ganz eigenes Paralleluniversum, genau, im Podcast. Ein thematisches. Deshalb, genau, dann machen wir mit dem Feedback zur Geschichte weiter, oder? Genau, würde ich sagen. Ja, genau, nämlich zur Folge 88. Da ging es um den hyzänischen Planeten K2-18b, um einen Exoplaneten, der vielleicht eine Wasserwelt, eine super lebensfreundliche Wasserwelt ist, wobei das alles ein großes Fragezeichen hat. Also mehr Fragezeichen als, es ging auf jeden Fall um diesen Exoplaneten. Und da schreibt Thorsten über astrogeo.de, dass er mich darauf hinweisen wollte, dass Rinder das Gas Methan nicht furzen, sondern rülpsen. Und er erklärt auch weiter, warum. Und lieber Thorsten, ich bedanke mich vielmals bei dir und versinke quasi vor Scham in meinem Bürostuhl, weil das hatte ich in dem Podcast vor diesem Astrogeo-Podcast, den ich vor mehreren Jahren mit einer Kollegin gemacht habe. Da haben wir eine ganze Folge über sowas gemacht. Da habe ich die ganze Folge nur davon gesprochen, dass Rinder das eigentlich rülpsen und nicht furzen. Ich habe das nicht gewusst. Und jetzt habe ich offensichtlich denselben Fehler weiter propagiert, nochmal, Jahre später. Von daher danke und danke für den Hinweis, absolut richtig. Also Rinderrülpsen, furzen tun sie auch, aber das ist nicht so wichtig. Das ist auf jeden Fall Kategorie für Methan. Kategorie Partywissen, würde ich sagen. Ja, absolut, wenn man die Menschen schreiend in die Nacht schicken möchte. Genau. Und weg von Viechern hin zu eigentlich Exoplaneten und wie man sie entdecken kann. Da schreibt Florian, dass behauptet wurde, dass man die Erde mit der Transitmethode nicht entdecken kann, weil sie zu weit weg von der Sonne sei. Angenommen, man würde aus großer Entfernung draufschreien. Und er schreibt, meiner Meinung nach ist das aber irrelevant bei Entfernungen von deutlich mehr als einem Lichtjahr, da die Parallaxe bei so großen Entfernungen keine Rolle mehr spielt. Das heißt, es ist bei, sagen wir mal, 100 Lichtjahren ziemlich egal, ob ein Planet, ein Transit, eine Lichtminute oder eine Lichtstunde von dem jeweiligen Zentralstern hat. Das heißt, angenommen, es gibt einen Transit bei so großen Entfernungen, wäre es ziemlich egal, wie weit der Planet entfernt ist. Natürlich nimmt die Transitwahrscheinlichkeit mit der Planetenentfernung ab, weil der Winkel, unter dem man den Transit beobachten kann, mit steigender Entfernung sinkt. Florian, ich glaube, du hast recht, aber der Punkt ist, also wenn du sagst, das ist bei so großen Entfernungen egal, ob der Planet jetzt näher dran ist an seinem Mutterstern oder weiter weg, das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass der Helligkeitsabfall vom Stern einfach geringer ist, wenn ich jetzt, angenommen, ich habe die Erde, die Sonne in einem Transit bedeckt und ich beobachte das, dann ist der Helligkeitsabfall der Sonne sehr viel geringer, als wenn ich einen erdgroßen Planeten habe, der einfach super nah an seinem Planeten ist, an seinem Stern ist und wo auch der Stern sehr viel leuchtschwächer ist, was im Fall von K2-18b der Fall war. Das ist ja ein Planet, der ist größer als die Erde, aber der Stern, den dieser Planet umkreist, ist ein roter Zwergstern und der ist sehr viel weniger leuchtkräftig als die Sonne. Was heißt, dass sein relativer Helligkeitsabfall, dieser Dip in der Lichtkurve, der ist einfach größer, als wenn da mal kurz die Erde vorbeiziehen würde. Ergibt das Sinn, die Erklärung? Weil die Sonne einfach heller ist. Und dazu kommt noch, dass, also jenseits von diesem absoluten Helligkeitsabfall, ist es schön, dass es ja auch, wenn man einen Planeten mit der Transitmethode beobachten will, reicht es ja nicht, dass du einmal hinschaust und sagst, Abfall in der Helligkeitskurve passt. Es könnte ja auch eine Helligkeitsschwankung vom Stern einfach sein, sondern du musst schon mehrere Transits von einem und demselben potenziellen Exoplaneten beobachten. Und wenn du einen Planeten hast, der in der Entfernung der Erde diesen Stern umkreist, dann passiert das ja genau nur einmal im Jahr, ne? Du guckst ja immer von ungefähr derselben, also wenn du weit weg bist, schaust du ja immer auf derselben Perspektive auf den Stern. Und dann zieht ja die Erde aus deiner Sicht nur einmal im Jahr daran vorüber. Also müsstest du super lange warten, um eine Statistik zu haben. Und dann hast du noch einen winzigen Helligkeitsabfall, weil der Helligkeitsabfall eben sowieso winzig ist, weil die Sonne ja recht hell ist im Vergleich zu diesen roten Zwergen. Und deshalb geht das im Moment noch sehr schlecht. Deshalb ist es bei einem Planeten wie K218b eben einfacher, weil sein Stern eben a, sehr viel leuchtschwächer ist und b, ich glaube, alle 33 Tage ist da ein Transit, weil er ja für einen Umlauf nur 33 Tage braucht. Also hast du 3-4 Monate und dann hast du eine Statistik beieinander. Sag mal, spielt die Parallaxe bei der Transitmethode überhaupt eine Rolle? Das ist doch eigentlich total egal, ne? Also ich meine, Parallaxe ist ja interessant für sehr nahe Sterne, aber das hört dann relativ schnell auf. Aber ich meine, diese Helligkeitsveränderung und bei der anderen Detektionsmethode, die ja hier auch geht, ne, mit dem Doppler-Effekt, also wo man sich das Spektrum anguckt, auch da spielt die Parallaxe ja keine Rolle. Ne? Nein, die Parallaxe spielt nur eine Rolle zur Entfernungsbestimmung von dem Stern. Also genau. du kannst diesen Stern garantiert mit Gaia, kannst du die Parallaxe von dem Stern messen, dieses leichte Wackeln, weil sich ja die Position der Erde im Sonnensystem, unserem eigenen Sonnensystem, verändert sich ja. Die Idee bei der Parallaxe ist, du guckst einmal im Frühling, wo die Sonne, die Erde zum Beispiel links von der Sonne ist, und dann guckst du nochmal im Herbst, wo sie dann rechts von der Sonne ist, ne? Und dann hat man sozusagen verschiedene Blickwinkel und die Gaia-Mission, die irgendwie die Position von Sternen oder die Bewegung von Sternen eigentlich vermisst, die kann halt über diese verschiedenen Perspektiven, dadurch kann man dann die Sternposition ziemlich gut berechnen. Genau. Aber das hat mit Exoplaneten, das funktioniert nicht. Genau. So. Aber ich hoffe, das hilft weiter. Und dann hat Klaus noch geschrieben, dass ihn interessieren würde, wie man die Dichte bestimmen kann, ohne die Masse, also wie man die Dichte eines Planeten bestimmen kann, ohne die Masse aus dem gravitativen Wackeln am Stern zu kennen. Und das ist auch mea culpa, Klaus, danke für den Hinweis. Gar nicht. Die Antwort ist, dass du aus der Transitmethode den Radius des Planeten bestimmen kannst. Also auch mit Fehler, weil Radius hängt auch vom Radius des Sterns ab, ne? Also du kannst da den Radius bestimmen aus dieser Radialmethode mit diesem Wackeln, kannst du die Masse bestimmen und daraus kannst du die Dichte bestimmen. Und das ist was du relativ gut kennst. Aber nur die Transitmethode bringt da nicht so viel. Also es ist schon Jackpot, wenn beides geht, ne? Ja, ich meine, beides geht ja prinzipiell immer. Auch da ist es natürlich einfacher, ich sag mal, einen so nahen Stern, jetzt im Fall von K218b, ist natürlich einfacher. Aber Transit hast du doch nicht immer, ne? Transit tatsächlich, das ist so der allgemeine Witz. Transit funktioniert nur, wenn der Planet aus unserer Sichtlinie von der Erde, wenn aus unserer Sichtlinie Planet und Stern genau auf einer Ebene liegen, sodass es für uns so ausschaut, als ob der Planet vor seinem Stern vorüberzieht. Genau. Und das ist tatsächlich nicht so häufig der Fall. Also prozentual gesehen kann man damit eigentlich nur sehr wenige Exoplaneten entdecken. Aber es kommt ja auch auf die Statistik drauf an, ne? Also dass du halt überhaupt, es funktioniert, aber halt rein geometrisch nur bei relativ wenigen Exoplaneten. Mhm. So. Die Radialmethode prinzipiell kommt natürlich nicht darauf an, wie das jetzt, nicht so stark, wie das jetzt wackelt quasi, weil der zieht ja immer daran, aber damit kann ich halt nicht in Erfahrung bringen, bis auf die Masse und letztendlich halt auch die Umlaufdauer, kann ich sonst nichts über diesen Exoplaneten rausfinden. Aber ich kann natürlich diese Messungen hinzunehmen, um prinzipiell dann eben die Dichte von dem Exoplaneten zu bestimmen. Aber die Transitmethode ist da halt schon besser, weil wenn ich die mal habe, dann kann ich halt auch tatsächlich die Atmosphären von Exoplaneten oder sowas erkunden, weil ich ja wirklich ein bisschen Licht selber habe von den Atmosphären von diesen Exoplaneten. Das geht mit der Radialmethode nicht. Mhm. Ja, genau, so. Aber ich sehe schon, Exoplanetenatmosphären und überhaupt Exoplaneten sind trotzdem ein Ding, weil auch Markus schreibt auf der Website, es ist ein recht langer Kommentar, es geht auf jeden Fall um das Planetensystem TRAPPIST oder TRAPPIST-1. Das ist ja auch ein roter Zwergstern mit sehr vielen Exoplaneten. Das war ein Riesenbohai, als das bekannt gegeben wurde, dass es dieses dieser Stern ein ganzes Planetensystem hat mit, ich glaube, 7 Planeten. Und da hat man damals bei der Entdeckung aber noch nichts über die Atmosphären gewusst. Da konnte man nur sagen, so und so groß sind die Abstände von diesen Planeten. Aber ob es da Atmosphären gibt, wusste man nicht. Und jetzt sind natürlich mit dem James Webb Space Telescope die ersten Ergebnisse da. Und die innersten Planeten haben keine Atmosphäre, also nichts lebensfreundlich. Aber letztendlich hat Markus sich tatsächlich für dieses System einen Google Alert gesetzt. Herzlichen Glückwunsch, das ist schön. Und er schreibt, dass ich behauptet hatte, dass in dem TRAPPIST-System eine erdähnliche Atmosphäre, also eine relativ dünne Atmosphäre, derzeit gar nicht entdeckt werden könnte. Und seine Frage ist, habe ich mir den Google Alert etwa umsonst gestellt? Das wäre tragisch. Ja, und ich sage, nein, hast du nicht, weil es ist trotzdem ein sehr interessantes System. Aber ehe ich dir jetzt irgendeinen Stuss erzähle über Exoplanetenatmosphären, werde ich das mal in einer gesamten Geschichte aufgreifen und das dann mal genauer erklären, wie das mit den Exoplanetenatmosphären ausschaut und vor allen Dingen, was man da derzeit entdecken kann und was nicht. Weil zumindest, als ich mich vor ein paar Jahren für eine tiefere Recherche mit dem Thema beschäftigt habe, war das so, dass man mit den derzeitigen Mitteln und ich glaube auch mit James Webb eben keine relativ dünne, erdähnliche, sage ich jetzt mal, Atmosphäre, so wie die Erde eine hat, hätte entdecken können. So. Also, aber ehe wir alle Google Alerts löschen und sagen, das ist alles Stuss, ich frage da nochmal nach. Genau, also genau. Ich finde auch, dass das Thema ist auf jeden Fall total spannend. Ne? Vielleicht kommt das manchmal so rüber, dass also jetzt auch gerade in deiner Folge zum K218b, dass die Signale alle so schlecht sind und dass alles Stuss ist, was da rauskommt. Aber also es ist schon sehr spannend. Es ist halt wahnsinnig herausfordernd und die Interpretation der Ergebnisse, die es gibt, sind halt immer sehr mit Vorsicht zu genießen. Also ich habe jetzt gerade für eine andere Recherche irgendwie mit 5 verschiedenen Exoplanetenforschern gesprochen und gerade auch über dieses Thema, und beim Thema K218b haben die auch alle die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, also wie das da gelaufen ist, furchtbar, ja, und da haben die Medien auch einen großen Anteil dran und die NASA und viel so, mit aber viel mit Marketing, sagen wir ja, mal so, genau. Viel mit Marketing, und das hat dann nichts mit der Forschung an sich eigentlich mehr zu tun, sondern wie man es halt verkauft und dass man halt auch, ja, auch in der Forschung manchmal, um eben Aufmerksamkeit, Gelder oder weiß auch immer zu bekommen, dass man das halt aufbauscht. Den Medien, ne? Also auch von wissenschaftlicher Seite her in den Pressemitteilungen. Dass das, was in den Fachartikeln steht, das ist komplett prima. Und was dann die Pressemitteilung draus macht, die ja aber auch von den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern mitgeschrieben wird, beziehungsweise abgesegnet, das ist dann oftmals auf einem ganz anderen Blatt. Und dann ist es natürlich auch so, die meisten oder viele Menschen im Journalismus haben halt auch nicht die Zeit oder halt auch jedes Mal, ne, die Kapazitäten, dass du jedes Mal den gesamten Fachartikel selber irgendwie durchliest und kritisch einordnest oder was auch immer, und dann wird das Ganze dann noch ein bisschen reißerisch, nochmal reißerischer formuliert, damit die Überschrift sexy ist und sich gut klickt, und dann hast du auf einmal Meldungen, die manchmal man tatsächlich schon fast als Falschmeldung bezeichnen könnte. Es ist kein böser Wille von allen Beteiligten, aber das ist auch, genau. Ja. Die Menschen und die Journalisten und die Medien sollten einfach warten, bis die Wissenschaftspodcast-Community soweit ist, sich das ganz in Ruhe anzugucken. Das gibt dann aber keine Klicks. Ja, ja, und wir beide arbeiten ja auch tagesaktuell. Insofern wissen wir, wie das ist. Ja, also manchmal steht man unter Zwängen und man will das gut machen als Journalist. Manchmal ist aber auch die Wahrheit erst später manifest. Also manchmal sieht das Paper gut aus, selbst für uns, die irgendwie schon einigermaßen im Saft stecken, aber es ist manchmal auch tatsächlich, ja, der richtige Zeitpunkt ist manchmal auch tatsächlich ein bisschen später, um da wirklich das abschließend beurteilen zu können. Ist ein bisschen so später, ja. Und halt tatsächlich, ich finde auch, man kann auch da darüber berichten, auch zum jeweiligen Zeitpunkt. Es hilft halt dann nur, wenn man es sofort selber auch, wenn man es einordnen kann. Mhm. Ne? Also es ist ja, es ist ja trotzdem eine meldenswerte Geschichte oder sowas, aber das hilft halt dann, wenn man dann auch gleich schreiben kann, warum, weshalb, wieso. Aber die Tatsache, dass deswegen Also ich meine, ganz abgesehen davon, wie gesagt, als ich, ich hatte kein Was-ist-was-Buch über Exoplaneten, weil es gab, als ich Was-ist-was-Bücher gelesen habe, gab es noch keine Exoplaneten. Wir hatten ja nichts. Wir hatten nichts, nicht mal Exoplaneten. Ich hatte ein Was-ist-was-Buch übers Internet. Das war hat mit der Szene angefangen, dass sich irgendein Junge mit irgendeiner Schulkameradin, die gerade in den USA auf Austausch ist, zum Schachspielen online trifft. Das war irre. Crazy. So, das waren meine Was-ist-was-Bücher und das war schon eins der neueren. Und von daher die schiere Tatsache, dass wir heute so viele Exoplaneten kennen und charakterisieren können und überhaupt irgendwas über die Atmosphären von Exoplaneten sagen können, finde ich irre. Das muss man mal einfach mal sacken lassen. Das ist Wahnsinn. Das ist ein wahnsinniger Fortschritt. Und selbst wenn man immer nach der zweiten Erde sucht, wenn da halt die Antwort ist, selbst wenn es die gibt, die können wir halt im Moment einfach mit den derzeitigen Mitteln nicht finden, dann dauert das halt noch ein paar Jahrzehnte. Aber ne, also wir können im Moment pausieren und sagen so, wow, wie krass. Genauso wie bei den Dinos, ne? So, Kaltblüter und irgendwie hat das Essen nicht geschmeckt und jetzt weiß man, dass sie durch einen Asteroideneinschlag ausgestorben sind, Warmblüter waren, Federn hatten, wahrscheinlich Balztänze aufgeführt hatten und irre. Und im Frühling ausgestorben sind, das ist doch Wahnsinn. Also von total, daher. Ja. Genau. Na gut. Speaking of Viecher. Viecher, genau. Franzi, ich habe die ganze Zeit überlegt, wie kriegen wir die Überleitung hin? Genau, also ja. Wir springen weiter zu meiner Folge über die Ninjas der Nacht, also die Entwicklung der Säugetiere. Da gab es einiges Feedback und da fange ich mal an mit einem Kommentar von Hendrik. Hallo Franzi, passend zum Thema Säugetiere. Er schleicht nachts auch gerne wie ein Ninja durchs Haus. Unser Kater hat auf dein starkes bei Minute 4:34 reagiert und ganz irritiert seine Schwester angeschaut. Er dachte wohl, dass sie dieses Geräusch gemacht hat. Wir haben es noch zweimal probiert und jedes Mal hat er sehr ganz verwirrt umhergeblickt. Also ja, super, dass ich Katzen verwirre. Ja. Aber natürlich, lieber Hendrik, würde ich mich über Videobeweise freuen, dass auch Katzen und andere nichtmenschliche Säugetiere unserem Podcast zu hören. Das gilt für alle anderen Hörer, übrigens Hörerinnen und Hörer auch, gell? So. Genau, und auch eine gute Interaktionsrate, ne? Wie man heutzutage sagt. Genau. Ein Kommentar von Bernhard, auch auf unserer Webseite, der schreibt: Irgendwie kam rüber, dass Beuteltiere, also Metatheria, und Kloakentiere, also Monotremata, keine Säugetiere, Mammalia, seien. Da protestiere ich. Und Bernhard, mea culpa, du hast völlig recht. Um es jetzt völlig korrekt zu sagen, hoffe ich, die Säugetiere sind eine Klasse der Wirbeltiere. Und in dieser Klasse gibt es die Ordnungen der Kloakentiere, der Beuteltiere und der sogenannten höheren Säugetiere. Insofern sind Schnabeltiere, Kängurus und Menschen alle Säugetiere. Und damit, so hoffe ich, hat jetzt endlich alles seine Ordnung. Ich kann mir Klassenordnungen und sowas eh alles nicht mehr. Ja, das ist diese Taxonomie, ne? Das ist in jedem Fachgebiet anstrengend und meistens nicht umgangssprachlich. Das ist ja wie mit den Zeitaltern in der Geologie. Das ist furchtbar. Nee, genau. Fang damit bloß nicht an. Das ist ganz grauenhaft. Bernhard hat dann noch, nachdem ich mich bedankt habe, geschrieben, er ist immer froh, wenn er ein bisschen Schubladendenken beitragen kann. Ja, also. Genau. Und dann noch einen Punkt, einen etwas größeren Punkt, nämlich haben einige Leute das angemerkt, unter anderem Frank hat auf Spotify geschrieben, sind die meisten Säugetiere nicht, also zum Thema, sind sie farbenblind? Das war meine Aussage, ne? Die meisten Säugetiere sind farbenblind und er schreibt, sind die meisten Säugetiere nicht Dichromaten, können also sehr wohl Farben unterscheiden, wenn auch nicht so viele wie Trichromaten, zum Beispiel Menschen oder Tetrachromaten gibt es auch noch im Tierreich. Sind das dann die Tiere, die UV sehen können? Genau. Die vierte Element ist noch sozusagen noch kurzwelliger im UV-Bereich. Bienchen, aber das sind keine Säugetiere. Okay. Ich muss sagen, Farben sehen im Allgemeinen ist ein ziemlich tiefer Kaninchenbau, von dem ich bis zu diesem Zeitpunkt auch nur sehr oberflächlich reingeschaut. Ich habe jetzt mal ein bisschen tiefer reingeschaut und ich versuche es jetzt grob zu umreißen, mal wie es ist. Also. Wie der Frank richtig schreibt, es gibt monochromatisches, dichromatisches, trichromatisches und tetrachromatisches Sehen. Also irgendwas mit 1, 2, 3, 4. Und letztlich sagt diese Zahl aus, wie viele Zapfentypen es im Auge gibt. Die entweder, also bei uns, wir haben drei Zapfentypen, die für eher blaues, für eher grünes und eher rotes Licht verantwortlich sind. Ne? Es ist natürlich nicht nur das Licht, das ist, sind halt, gibt so eine Art Gaussglocke im Spektrum drin und die überlappen sich alle miteinander und genau, wir haben halt das Maximum dieser Wahrnehmungsglocken liegen bei uns halt in diesen Farbbereichen, in diesen dreien. Es gibt im Tierreich oder unter den Säugetieren auch noch ein paar andere Trichromaten, das hatte ich ja auch in der Folge gesagt, aber ich glaube nur so angedeutet, also es sind genau die Altwelt- und die Neuweltaffen, die Menschenaffen und wir, also wirklich okay. Eigentlich ja. Vor allem nur unsere nächsten Verwandten. Die meisten anderen Säugetiere sind nicht farbenblind, wie ich behauptet habe, sondern die sind Dichromaten. Also die besitzen nur zwei Zapfentypen und zwar ist einer für das eher kurzwellige Licht zuständig und entspricht ungefähr unseren Blauzapfen und ein zweiter für das langwellige Licht. Und was genau bedeutet dichromatisches Sehen, also mit nur zwei Zapfentypen? Das heißt nicht direkt Farbenblindheit, wie ich behauptet habe. Es fehlt aber eine Dimension des Sehens. Also wir können drei Dimensionen. Das bedeutet, wir sehen die Helligkeit sowieso, ne? Das machen gar nicht die Zapfen, sondern die Stäbchen. Das können eigentlich alle Augen, würde ich sagen. Aber dann gibt es halt nur diese Zweifarbinformation. Und darüber kann man auf den Farbton ungefähr schließen und dann auch auf die Sättigung. Ah, also ist es irgendwie lila und eher dunkel als helllila. Genau, also Sättigung heißt, dass man einen Farbton auch von einem achromatischen Grau unterscheiden kann. Und dadurch können wir zum Beispiel auch abschätzen, die Materialbeschaffenheit einer Oberfläche. Also zum Beispiel die Stärke einer Pigmentierung oder den Glanz oder die Textur. Also das gelingt uns besser dadurch, dass wir Trichromaten sind. Und bei Dichromaten kann zusätzlich ein Effekt eintreten, dass der Farbton genau am Schnittpunkt von zwei von diesen Sensitivitätsglocken ist. Ne? Also die überlappen sich ja dann nur in einem Punkt. Und in diesem Schnittpunkt sind die Empfindlichkeiten von diesen kurz- und langwelligen Zapfen genau gleich. Und ein solcher Farbton, der kann von dichromatischen Wirbeltieren nicht von Grau unterschieden werden. Okay. Ja, also ja. Das ist sozusagen eine Farbe, wo das Auge einfach sagt, keine Ahnung, ist es jetzt kurz oder langwellig, irgendwo dazwischen, weiß ich nicht, was das ist. Und das ist übrigens auch bei Menschen so, die nicht farbenblind sind. Also farbenblind ist ja auch so ein umgangssprachliches Wort, wenn man das sagt, ich stehe an der Ampel, ich sehe nicht, ob grün oder rot ist, ich bin farbenblind. Tatsächlich hat ein größerer Anteil der Menschen eine Farbensehschwäche, ne? Das ist das richtige Wort dafür. Und Farbensehschwäche heißt zum Beispiel Rot-Grün-Blindheit. Echte farbenblinden Menschen gibt es auch, also Menschen, die gar keine Zapfen haben, aber das sind ganz, ganz wenige. Also das ist eigentlich, das tritt deutlich seltener auf. Also in der Wikipedia gibt es eine Tabelle, ich habe jetzt nicht die Quellen gecheckt, aber da steht drin, 8% aller Männer haben eine Rot-Grün-Fehlsichtigkeit. Das finde ich ziemlich viel. Bei Frauen ist es viel weniger. Ich weiß nicht, warum das bei Männern mehr ist. Bei Frauen sind es nur 0,4%. Aber nur 0,003% aller Menschen haben eine echte Farbenblindheit. Also sehen überhaupt keine Farben. Genau. Zusammenfassend kann man sagen, also es gibt tatsächlich richtig, richtig farbenblinde Säugetiere. Gibt es auch. Also jetzt sind wir wieder nicht bei Fehlsichtigkeiten, sondern bei den genuinen Eigenschaften. Zum Beispiel gibt es viele Walarten, die im Zuge ihrer Anpassung ans tiefe Wasser und wahrscheinlich auch durch die Konzentration auf die Echoortung, ne, ist ja auch eine Art, die Umgebung wahrzunehmen, was im tiefen Wasser viel mehr Sinn ergibt, die haben alle ihre Zapfen verloren. Ne? Die haben zwar auch Augen, aber halt nur mit Stäbchen und können halt nur hell-dunkel wahrnehmen. Ne? Gilt auch nicht für alle Wale, aber für einige, die auch ein bisschen tiefer tauchen eher. Das andere Extrem sind die schon angesprochenen Tetrachromaten. Das sind Tiere mit vier verschiedenen Zapfentypen. Und die sind nicht nur auf Rot, Grün und Blau spezialisiert, wie du schon gesagt hast, sondern auch noch auf UV. Da gibt es viele tropische Fischarten zum Beispiel. Das hatte ich auch nicht gewusst. aber gut, in den Tropen, so im lichtdurchfluteten Wasser, kann man sich schon vorstellen, ne, zwischen diesen ganzen Korallen und so, dass es da auch noch einen Vorteil bringt. Aber auch viele Reptilien und Vögel sind Tetrachromaten. Sind aber keine Säugetiere. Genau, Wirbeltiere. Tiere. Ja, Wirbeltiere. Gesagt, ne? Wirbeltiere, okay. Genau. Also unter Säugetieren gibt es, glaube ich, keine Tetrachromaten. Es gibt, glaube ich, einige Beuteltiere, die diesen UV-Zapfen haben, aber denen fehlt dann wieder ein anderer. Genau, also es ist wirklich verwirrend. Ich finde Farben eh ganz schlimm, also. Genau, und zum Thema unsere Vorfahren, ne? Da schließt sich jetzt der Kreis auch nochmal zur Folge. Ich hatte ja von den Synapsiden erzählt, die sich in der Permzeit entwickelt haben, also vor dem ganz großen Massensterben, wo diese Tiergruppe, also die Säugetiervorfahren, auch ziemlich weit verbreitet waren, auch noch lange bevor es Dinosaurier gab. Und es gibt Hinweise darauf, dass die Synapsiden auch Tetrachromaten waren. Oh, also dass man einfach schon mal mit 4 Stäbchen eingestiegen ist und sich dann runter reduziert hat, genau, je nachdem, genau, wie man es braucht. Ja, und wahrscheinlich liegt es daran, dass die modernen Säugetiere, die ja dann in der Triaszeit auch sehr klein waren, sich sukzessive diese Fähigkeit abgebaut haben. Eine Evolution, ne? Die Evolution ist immer gut drin, Dinge, die ein Tier nicht braucht, auch abzubauen, weil das ja alles auch Energie braucht, das irgendwie im Erbgut mitzuschleppen. Und in der Zeit, wo sie kleinwüchsig wurden, ein Fell entwickelten, dämmerungsaktiv wurden, hat sich auch die Zahl der Zapfen verringert, schlicht, weil sie nicht mehr gebraucht wurden. Und die Primaten haben sie halt dann später einfach neue entwickelt. Also einfach ist es wahrscheinlich nicht, aber es kam dann später wieder hinzu als neue Innovation. Farben. Ja, also ich habe das alles nicht so richtig gewusst, muss ich zugeben. Deswegen super. Vielen Dank für eure Hinweise. Das war schon eine interessante Wissenslücke auch bei mir. Oh Gott, bitte nicht weiter. Ich habe traumatische Erinnerungen an meinen einjährigen Ausflug in die weite Welt der Psychologie. Und da wurdest du mit Wahrnehmungspsychologie quasi zugeschüttet. Und ich fand es so langweilig. Mein Gott. Wo die Sehzentren sind bei Menschen und bei Katzen und V3 und V4. Und ich so, das ist bums langweilig. Also ist natürlich alles super relevant. Aber tatsächlich ist dieses ganze Thema Farben, ich habe auch einmal eine lange Recherche gemacht, auch für eine Folge über die Physik der Farben. Da wirst du deines Lebens nicht mehr froh. Das ist so schlimm, wie Farben eigentlich erzeugt werden. Es gibt ja so viele verschiedene Mechanismen und durch Interferenz und Reflexion und bla bla bla und bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip. Und was du wie als Farbe siehst und wahrnimmst und holla die Waldfee. Also da dagegen denke ich echt so, ey, so Astrophysik ist echt einfach dagegen. Das deckt sich mit meinen Erfahrungen, was das Thema Farben bei Mineralien angeht. Ja, das ist nur so ganz schlimm. Vielleicht mache ich da mal eine Folge zu, wenn ich dich foltern will. Oh Gott, kloppen wir uns dann auch so wie bei diesem Meme von vor ein paar Jahren mit dem Kleid, kloppen wir uns dann über die Frage, ob dieser Mineral grün oder blau ist. Nein, das ist silber, nein, das ist blau, genau. Nein, das ist schwarz. Komm, wir machen, wenn wir einen Videopodcast haben. Vorher sollten wir aber vielleicht mal prüfen, ob wir beide volle Trichromaten sind oder ich glaube schon. Sämtliche Experimente aus der Psychologie, wo ich als Studentin teilnehmen musste, wo ich unweigerlich eingeschlafen bin, haben zumindest vorher nichts anderes ergeben. Da war auch Wahrnehmungspsychologie, okay, dabei mit so Bömpeln und so einem EEG auf dem Kopf und ach, ganz furchtbar. Also ich bin immer eingeschlafen. Vielleicht ist es am Ende auch einfach kein Podcast-Thema, ne? Also ich meine, wir sind hier auf einer anderen Welle unterwegs. Ich würde sagen, ich mache mal weiter. Ich habe ja gerade die Kleinwüchsigkeit angesprochen und dann gab es noch einen Punkt und auch da ein kleiner Fehler, der mir unterlaufen ist. Und zwar ist es ein paar Leuten aufgefallen, unter anderem Götz schreibt, ich hätte in der Folge behauptet, dass Säugetiere in der Trias geschrumpft seien, weil sie dadurch ein besseres Oberflächen-zu-Volumen-Verhältnis hätten. Und da haben zu Recht ein paar von euch die Stirn gerunzelt, denn es ist ja eigentlich so, dass ein großes Tier ein viel günstigeres Oberflächen-zu-Volumen-Verhältnis hat. Also ein Wal kann doch mit seinem gewaltigen Volumeninhalt durchaus einen Vorteil gegenüber einer Spitzmaus, ne? Also was das Speichern von Wärme angeht. Und da gab es noch einen zweiten Kommentar von Karex und Karex schreibt zu Recht, dass das mit dem Vorteil natürlich aber auch stark vom Habitat abhängt. Also ob man nicht frieren möchte oder ob man nicht vor Hitze vergehen möchte, ne? Also das Beispiel ist ja diese, in der Biologie heißt das Bergmannsche Regel. Ein europäischer Fuchs, der hat in unseren Breiten durch seine Größe im Winter einen Vorteil, ne? Also weil er sozusagen schon allein durch seine Größe, sein Fell spielt sich auch noch eine Rolle und so, aber allein durch seine Größe, wenn man jetzt nur die anguckt, dass er da nicht eingeht, erfriert. Und ein Fennek, also ein Wüstenfuchs, der ist ja deutlich kleiner und der kommt dadurch halt viel besser durch den Wüstentag, ne? Also da ist sozusagen eine kleine Wuchsform sinnvoll. Und das kann man ja bei sehr vielen Tieren beobachten. Ich glaube, das Paradebeispiel sind immer die Pinguine, ne, die Richtung Äquator immer kleiner werden und Richtung Antarktis immer größer. Da gibt es natürlich auch immer Ausnahmen dann wieder von solchen Regeln und Diskussionen. Und ich glaube, bei den Ohren ist es umgedreht. Ne? Also der Fennek hat große Ohren und je weiter man die Füchse in Richtung Arktis leben, umso kleiner sind die an Ohren, weil die halt auch für die Wärmeregulation oder das Abgeben von Wärme, überschüssiger Wärme, wichtig sind, wenn sie groß sind. Genau, aber wie war das jetzt mit den kleinen Säugetieren in der Triaszeit? Ne? Also die waren wirklich klein und sicher lebten sie noch nicht in arktischen Breiten. Davon ist auszugehen, die haben sich sicher auch erstmal verbreitet in den Breiten, wo es halt möglich war. Die haben aber vermutlich, anders als ihre Synapsiden-Vorfahren in der Permzeit, waren sie Warmblüter. Also die Synapsiden in der Permzeit waren vermutlich noch keine Warmblüter. Und Warmblüter haben ja den Vorteil, sich unabhängig von ihrer Umgebungstemperatur bewegen zu können. Also Kaltblüter, die sind ja sozusagen, passen ihre Körpertemperatur der Umwelt an, ein Stück weit. Das spart natürlich Energie, aber wenn man Warmblüter ist, kann man andere Zeithabitate ist kein Wort, ne? Aber letztlich, also andere Tageszeiten als sein Habitat erobern. Man kann sie sozusagen nutzen, du wirst nicht, ich weiß nicht, was ist denn ein gutes Beispiel von Kaltblüter, ein Salamander? Genau. Oder halt irgendwie sowas, ist so eine kleine Echse, das wirst du jetzt nicht irgendwie nachts um zwei bei einer Temperatur von 2 Grad irgendwie rumhuschen sehen. Genau. Das passiert einfach nicht, weil die sind quasi wie eingefroren, deshalb hocken die sich ja auch morgens alle erstmal in die Sonne, um wieder aufzutauen, so auf die Art und Weise. Genau, also da ist die Warmblütigkeit auf jeden Fall auch ein Vorteil. Sie ist natürlich auch ein Nachteil, weil ein kleines Tier mit hoher Körpertemperatur oder gleichbleibender Körpertemperatur mehr Energie verliert. Ne? Also da ist Oberflächenzuvolumen eigentlich ungünstig. Aber ein kleines Tier hat auch einen schnelleren Stoffwechsel. Es kann also in der gleichen Zeit mehr fressen, ne, und irgendwo, wenn es irgendwo in der Erde lebt, wahrscheinlich auch gut nachts und zum Beispiel auch mehr Nachwuchs erzeugen. Ne? Also das ist letztlich so diese Ökologie, das ist halt nicht ganz so monokausal. Man kann jetzt nicht sagen per se, dass es günstig war, dass die kleiner geworden sind, aber es hatte wahrscheinlich in der Summe einen größeren Vorteil, erstmal kleiner zu werden und dieses Dämmerungs- und Nachthabitat zu erobern mit Warmblütigkeit. Und das musste dann halt aber ausgeglichen werden, zum Beispiel durch die Entwicklung eines Fells. Ne? Also das Fell war dann wieder von Vorteil, um diesen Oberflächenzuvolumen-Nachteil auszugleichen. Und weil es sie furchtbar putzig gemacht hat. Genau. Ja, also evolutionäre Vorteile, aber es schaut schon sehr putzig aus, die Sache mit dem Fell. Absolut, genau. Und deshalb ja auch, in Vögeln, da gibt es ja auch Forschung dazu. Wo wir gerade bei Vögeln sind, das muss ich jetzt mal, Entschuldigung, sagen, wir haben den Balkon aufgeräumt und jetzt bildet sich eine wunderschöne Taube ein, dass sie doch super geil auf diesem Balkon jetzt ein Nest bauen könnte. Und vorhin wurde ich schon angegurrt und jetzt hockt die auf dem Kasten und gurrt jetzt weiter und jetzt muss ich sie schon wieder verscheuchen. Oh nein. Das ist Frechheit. Was hast du denn gegen Tauben? Das sind doch auch kluge Tiere. Ich mag Tauben total gerne, aber das Problem ist, wenn die auf dem Balkon, da direkt daneben ist der Vogelkasten für die Blaumeisen und die kommen da größenmäßig ja nicht so ganz gegen eine Taube an. Und außerdem hat eine Taube, kann die überall brüten. Das muss ja nicht gerade auf unserem Balkon sein. Tja, sagt es der Taube. Taubsy don't care. Aber bei Vögeln, um da auf den Punkt zurückzukommen, bevor ich von der Taube abgelenkt worden bin, war das ja genauso. Die haben sich ja auch wahrscheinlich verkleinert und dann eben ein ganzes Fellgefieder drumherum entwickelt mit Daunen und Pipapo, weil es natürlich auch gewärmt hat. Und ja, auch Vögel sind ja famoserweise Warmblüter. Und von daher, das ist schon alles seinen Grund. Genau. Aber wehe, die Taube legt da jetzt ein Ei. Naja, wobei, erstmal muss sie ja gurren. Nee, Moment mal, wenn sie gurren, was heißt das eigentlich? Wenn eine Taube gurrt, ich kann kein Taubisch, ich kann es dir nicht sagen. Da bin ich taub. Man sieht ja auch schlecht, ob es jetzt ein Männchen oder ein Weibchen ist, aber die Taube scheint alleine zu sein. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Also solange sie nur auf dem Balkon chillen will, ist alles okay. Ja, aber wenn sie jetzt anfängt, da ein Nest zu bauen, wäre das eine andere Aussage, ne? Ja. Naja. Ich glaube, Taubenpsychologie, da steigen wir heute nicht mehr ein, ne? Das passt auch thematisch überhaupt nicht zu Astrogeo, aber ja, Entschuldigung für diesen leichten Ausflug. Genau, also was ich schon gemerkt habe, also du hast vermutlich gemerkt, dass diese Paläontologie mich schon fasziniert, ja, aber ich habe gemerkt, ich bin da tatsächlich schon abgehängt und dann ist da so viel Biologie, die da dran hängt, die nun absolut nicht mein Department ist. Obwohl sie mich fasziniert, aber einfach schon anderer Bereich. Irgendwie über die Paläontologie ist es halt ein Teil der Geowissenschaften. Deswegen hatte ich jetzt mal diese Doppelfolge. Aber ich glaube, die nächsten Folgen mache ich mal wieder was ganz anderes. Tote Steine, Karl, tote Steine. Tote Steine. Vulkane, irgendwas anderes. Genau. Guck mal, jetzt guckt sich den Kasten alkoholfreies Bier an. Ja, wer weiß, was die da vorhat. Ist alkoholfrei, da passiert gar nichts. Und er ist leer. Ha, wie sie es gehört. Aber ja, nee, Steine. Nee, aber tatsächlich, mir geht es ja genauso. Ich finde paläontologische Themen und auch Biothemen finde ich sehr spannend. Aber ich merke das zum Beispiel dann, wenn es so Richtung, ja, auf Astrobiologie geht oder Astrochemie. Ich finde das super spannend, aber da muss ich ganz einfach sagen, und ich werde darüber bestimmt auch mal Geschichten erzählen, aber da geht es mir genauso wie dir. Ich bin dann halt eher am Schwimmen, weil ich halt das nicht so, ne, wenn du mir jetzt fragst, so beschreib alle, weiß ich nicht, Klassen von Planeten, da fängt es ja schon an, oder nee, nicht Planeten, oder ja, Planeten geht auch, oder Sterne, da bin ich halt fix dabei. Ich kann das einordnen, aber du kannst mir bei Tier was Klassenordnungen oder auch bei geologischen Zeitaltern kannst du mir erzählen, im Himmel ist Jahrmarkt im Zweifelsfall. Das muss ich dann auch jedes Mal. Also es ist halt nicht so, man fühlt sich da nicht so zu Hause in dem Fachgebiet, was ja Sinn macht, weil man nicht zu Hause ist. Aber trotzdem würde ich mich freuen, wenn du mir auch in Zukunft paläontologische Sachen erzählst. Auf jeden Fall. Das soll kein Ausschlusskriterium bleiben. Ja. Die große Sauerstoffkatastrophe zum Beispiel. Zum Beispiel, haben wir auch schon oft bekommen. Aber komm, jetzt plaudern wir mal nicht zu viel aus, jetzt machen wir mal Schluss, oder? Was meinst genau, du? Genau, wir machen Schluss, weil es ist immer wieder an der Zeit, Schluss zu machen, A, und B, sich zu bedanken, und zwar bei euch, an alle, die uns finanziell unterstützen, und wir haben euch alle sehr lieb dafür. Vielen lieben Dank. Genau, auch von mir. Großen Dank geht diese Woche an unsere neuen UnterstützerInnen, und zwar Michael, Martin, Bernd, Lars, Daniel, Lukas und natürlich auch an alle, die es schon davor gemacht haben und immer noch tun. Vielen Dank. Vielen, vielen lieben Dank. Genau. Genau, dann war sie das, nämlich die 90. Ausgabe von Astrogeo. Oh nein, es ist eine zweite Taube dazugekommen, Karl, es tut mir leid, sie ist weiß. Oh nein. Ich glaub, eine Romanze. Wir müssen jetzt Schluss machen, ich muss diese Tauben verscheuchen. Ein Astrogeo-Geplänkel. Schickt uns weiter gerne Feedback auf allen Kanälen, aber bitte nicht gurren. Ihr könnt auch gurren, das ist okay, aber ansonsten erschreckt ihr die Katze von unserem Hörer vielleicht noch mehr. Vielleicht sollten wir die Katze hier ab und zu was beitragen lassen, vielleicht hauen da deine Tauben ab. So, eigentlich wollte ich gerade abmoderieren. Also, schickt uns gerne wieder Feedback. Das kommt hier dann in das nächste Geplänkel. Und bis dahin sagen wir tschüss, macht's gut. Ad Astra. Und Glück auf, bis zum nächsten Mal. A tous de DDO, attention pour les deux comptes final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, unité, top. The James Webb Space Telescope has now arrived at its final destination. And this is the first ever image of a black hole. The lander may have lifted off again. Sky green is ready. So maybe today we didn't just land once, we even landed twice. Touchdown. Und jetzt verscheucht deine Tauben. Nein, ich komm sofort wieder, Karl. So hier, so Moment. Nein, Taubsies, ihr seid furchtbar putzig, aber ihr fangt jetzt nicht an, auf dem Balkon rumzupimpern, euch vorzupflanzen oder irgendwas sonst zu machen. Mensch. Ruckedigu.